Datenbank existiert nicht. Wer auf der Seite des Generalbundesanwalts nach Pressemitteilungen sucht, bekommt diese knappe Auskunft. Die Internetseite der obersten deutschen Staatsanwaltschaft ist gehackt worden. Und die Behörde hat sicherheitshalber die Verbindung zum Server gekappt. Das Computersystem der Bundesanwaltschaft sei allerdings nicht betroffen, sagt ihr Sprecher. Nur zwei Seiten, unter anderem die mit der Pressemitteilung von gestern Abend, seien angegriffen worden. Wer da warum den Internetauftritt der Bundesanwaltschaft stören wollte, ist noch nicht bekannt. Da die Pressemitteilung von gestern Abend längst verbreitet war, kann es den Hackern offensichtlich nicht darum gehen, die Verbreitung der Inhalte zu stoppen. Mit diesem Angriff hat die Bundesanwaltschaft eine weitere Baustelle bekommen. Die Behörde, die der Dienstaufsicht des Bundesjustizministers unterstellt ist, steht in der Kritik, sie habe, entgegen Warnungen aus dem Bundesjustizministerium, Ermittlungen gegen zwei Blogger von Netzpolitik.org aufgenommen. Gestern Abend hatte sich der Generalbundesanwalt in einer Pressemitteilung verteidigt und darauf hingewiesen, dass die Behörde wegen der großen Bedeutung der Pressefreiheit keine Maßnahmen gegen die Blogger ergreifen wird. Außerdem hätte sie erst einmal ein externes Gutachten in Auftrag gegeben, bei dem ein Experte feststellen soll, ob die von Netzpolitik.org veröffentlichten Informationen überhaupt Landesverrat sein können. Das diene, so die Bundesanwaltschaft, zur Wahrung und Sicherung der Objektivität der Ermittlungen.